SWR 2 Hörspiel. Wie fühlen Sie sich, Professor? Recht groggy. Was soll denn hier so? Der Ventilator. Dort hinten, stört er Sie? Nur weil mein Kopf so plötzlich schmerzt. Sie haben sich etwas zu heftig zur Wehr gesetzt. Man hat mich schließlich überfallen. Überfallen? Wie würden Sie es nennen? In einer leeren Nebenstraße von zwei Kerlen gestoppt und aus dem Wagen gezerrt zu werden? Sie waren ganz überrascht, die beiden. So viel Schlagkraft hatten Sie einem 50-jährigen Wissenschaftler nicht zugetraut. Sie kennen die zwei? Ja. Und Sie sind bereits vom Dienst suspendiert. Vom Dienst suspendiert? Mhm. Wer sind die beiden? Wer sind Sie? Ich heiße Hardy. Ist das Ihr Haus? Nein. Es gehört einem Maler, der seit einiger Zeit in Amerika lebt. Und wie weit sind wir von Sandy Creek entfernt? Nicht sehr weit. Dann würde ich gern zurückfahren und die Sache melden. Die beiden Männer haben ein Disziplinarverfahren zu erwarten. Sie haben Order, sie aufzuhalten. Nicht sie zu attackieren. Und warum sollten Sie mich aufhalten? Möchten Sie etwas trinken? Ich trinke nicht. Nein, Fruchtsaft habe ich gemeint. Oder Wasser. Dann könnten Sie etwas gegen Ihre Kopfschmerzen nehmen. Erst will ich wissen, was das alles soll. Die Abwehr interessiert sich für gewisse Dinge, die müssen geklärt werden. Sie sind ein Abwehrmann? Ja. Ich habe Sie aber noch nie gesehen. Ich sitze in Canberra. In welcher Abteilung? Es gibt da so viele. Die doch alle uns, das heißt, meinem Chef unterstehen. Dann haben Sie einen hübschen Job. Bei dem Kompetenzgerangel. Ja. Keiner tritt gern etwas ab. Möchten Sie meinen Ausweis sehen? Hier, bitte. Sieht echt aus. Nur weiß ich leider nicht, wie ein echter aussieht. Dann darf ich Ihnen vielleicht noch das Bevollmächtigungsschreiben des Verteidigungsministers vorlegen. Na schön. Was wollen Sie von mir? Professor Sinclair. Sie arbeiten in wichtiger Position an der Orbit- und Weltraumüberwachungsstation in Sandy Creek als Leiter, genauer gesagt. Als wissenschaftlicher Leiter. Mhm. Mit der Führung und Kontrolle der Station habe ich nichts zu tun. Die liegt in den Händen der Amerikaner. Das Aufgabengebiet von Sandy Creek umfasst unter anderem, soweit die offizielle Version, Empfang, Verarbeitung und Weiterleitung der Telemetriesignale und Daten von Kommunikations- und Aufklärungssatelliten. Außerdem suchen Sie mit Ihren Geräten nach interessanten interstellaren Radiowellen. Wir hatten auch mit Skylab, Apollo, Pionier, Voyager und Viking zu tun, aber darüber werden ja gemäß NASA-Politik die Medien und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden gehalten. Naja, aber in gewisser Hinsicht sind Sie doch auch Geheimnisträger. Naja, manche Projekte müssen natürlich Geheimsache bleiben. Ja, wie zum Beispiel das Alpha-Trio. Würden Sie mir jetzt bitte endlich erklären, was das alles soll? Sie haben vor, in 14 Tagen eine Urlaubsreise anzutreten, Professor. Ja. Nach Mexiko. Genau. Abgesegnet von der zuständigen Behörde. Haben Sie etwas dagegen? Wir sind nicht absolut davon überzeugt, dass Sie zurückkommen werden. Wir haben, nicht ohne Grund, die Befürchtung, Sie könnten sich bei dieser Gelegenheit zur Weitreise in die Sowjetunion entschließen. So spät kommt er selten. Vielleicht hat er noch zu tun. Aber dann ruft er immer an. Reg dich nicht auf. Komm, setz dich zu mir, Ma. Du müsstest doch langsam wissen, dass er kein Ende findet, wenn er gerade über irgendetwas brütet. Im Augenblick steckt er nicht so in Arbeit, dass er nicht hätte anrufen können. Und gesagt hat er, er würde um 6 zu Hause sein. Zu Hause? Der vollklimatisierte Fertigkasten hier ist doch kein Zuhause. Die Station hat nichts Besseres zu bieten, Bill. Ich finde es im Übrigen ganz gemütlich. Na, hör mal. Und so weit weg von allem. 1400 Kilometer westlich von Sydney. Praktisch im Busch. Diese entsetzlichen Öde. Du bist ja nur während der Ferien hier. Und in 14 Tagen fliegen wir alle nach Mexiko. Freust du dich schon drauf? Ich find's prima von Dad, dass er mich eingeladen hat. Ob er das ist? Nein. Dieser Mr. Wallace ist es. Oder wie er heißt. Der Sicherheitsfreak von der Station. Oh, Bill, was für Ausdrücke ihr habt. Aber was kann er wollen? Guten Abend, Mr. Wallace. Guten Abend. Kommen Sie rein. Danke. Ich hoffe, es handelt sich nicht um unsere Ferien in Mexiko. Es sind doch in letzter Minute nicht noch irgendwelche Hindernisse aufgetaucht? Oh nein, Mrs. Sinclair. Guten Abend, Bill. Guten Abend. Mein Mann ist noch nicht da. Ich bin etwas beunruhigt. Tja, also... Setzen Sie sich doch. Ich habe leider eine schlechte Nachricht. Wir haben vor 2 Stunden den Wagen Ihres Mannes gefunden. Sein Wagen? Er muss von der Straße abgekommen sein. Er ist... Ist was? So schwer es mir fällt, ich muss es Ihnen leider sagen. Professor Sinclair ist... Wenn ich verdächtigt werde, Verrat begangen zu haben oder möglicherweise zu begehen, verlange ich zu erfahren, auf welche Gründe sich eine derart absurde Beschuldigung stützt. Außerdem bestehe ich darauf, mit dem Direktor meiner Station zu sprechen. Der Direktor Ihrer Station ist Amerikaner. Und? Wir von der australischen Spionageabwehr sind daran interessiert, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen. Auf dass Sie sich Peinlichkeiten ersparen, wenn Sie feststellen müssen, dass alles haarsträubender Unsinn ist. Professor Sinclair, bis vor wenigen Jahren war Sandy Creek die wichtigste Satellitenkontrollstation auf australischem Boden, in ausschließlich amerikanischen Händen. Man hat sich zwar einige australische Angestellte bedient, aber nur für untergeordnete Aufgaben. Es hat lange gedauert, bis ein Australier, Sie, in eine leitende Stellung aufgenommen wurde. Wir sind daran interessiert, dass Sie auf Ihrem Posten bleiben. Denn durch Sie haben wir immer erfahren, was die Yankees in Sandy Creek treiben. Und das sollen Sie auch weiterhin. Wenn die Amerikaner von gewissen Dingen Wind bekommen, werden sie bestimmt nicht in ihrer jetzigen Position belassen. Wenn überhaupt in Sandy Creek. Das soll wohl heißen, dass meine Integrität in Zweifel gezogen wird. Sagen Sie... Ja? Sind Sie zufrieden mit der Position, die Sie innehaben, Professor? Eine ziemlich überflüssige Frage. Vielleicht. Aber Sie werden mir dennoch zustimmen, dass es kaum eine bessere Stellung geben kann für einen Mann Ihrer Qualifikation. Sie haben die großzügigsten Einrichtungen, die modernsten Geräte in der gesamten südlichen Hemisphäre. Auch für Ihre eigene Forschung zur Verfügung. Auf was wollen Sie hinaus? Das leiseste Gemunkel kann genügen, um den Ruf eines Mannes und seinen Wert zu ruinieren. Wir sind in Ihrem Fall bereit, die Überprüfung diskret durchzuführen. Und wenn Sie mich davon überzeugen können, dass unsere Sorgen unbegründet sind, können Sie wieder an Ihre Arbeit gehen. Die Amerikaner wissen also nichts von diesen absurden Beschuldigungen? Nein. Noch nicht. Mir wurde plötzlich schwarz vor den Augen. Nur zu verständlich, Mrs. Sinclair. Ich hole dir was zu trinken. Fühlen Sie sich jetzt wieder etwas besser? Ich glaube, ja. Bitte sagen Sie, was, wie es geschehen ist. Das können wir uns selbst noch nicht erklären. Vielleicht ist er zu schnell gefahren, um sich nicht zu verspäten. Vielleicht ist er in ein Schlagloch geraten. Vielleicht hat er einem Känguru ausweichen wollen, wer weiß. Fest steht nur, dass er kurz vor dieser Brücke ins Schleudern gekommen sein muss. Der Wagen durchbrach die Leitplanke, stürzte ab und fing Feuer. Aber John war doch so ein vorsichtiger Fahrer. Ich kann Ihnen nur mein tiefes Mitgefühl aussprechen, Mrs. Sinclair. Danke. Werde ich gebraucht, um ihn zu identifizieren? Nur, einige seiner Dinge. Durch den Brand ist... Ja, ich verstehe. Nein, schon gut. Ich komme mit. Warten Sie einen Augenblick. Aber warum sollte ich zu den Russen überlaufen wollen? Australien ist meine Heimat. Von meiner Familie abgesehen ist meine Arbeit hier mein Leben. Und ich weiß es zu schätzen, dass ich die besten Einrichtungen und Geräte zur Verfügung habe. Die Russen sind auch gut ausgestattet. Auf der Station werden Sie mich vermissen. Wir haben den Amerikanern eine glaubwürdige Erklärung für ihre Abwesenheit gegeben. Und meiner Frau? Auch ihr. Ich konnte sie wohl nicht anrufen. Nicht bevor wir hier fertig sind. Sie fürchten wohl, ich würde ihr eine geheime Mitteilung machen. Ehrlich gesagt, ja. Das Haus hier, erbaut um die Jahrhundertwende, wie? Nur eine Tür ins Freie, die Fenster vernagelt. Draußen steht wohl ein Wachtposten. Es gibt ein paar Leute, die sich um das Haus kümmern. Warum ist Wallace, Ihr Mann in Sandy Creek, nicht zugezogen worden? Weil er vielleicht mit Ihnen unter einer Decke steckt. Im Übrigen wissen bisher nur der Minister, mein Chef, und meine Wenigkeit von der Sache. Haben Sie Wallace auch in Quarantäne genommen? Er wird überwacht. Ausgebrannt. Ja. Kennen Sie diese Gegenstände? Die Uhr. Die hat John sich gekauft, als er hierher berufen wurde. Die Schlüssel, ja, das sind seine. Aber das hier? Das Kreuz. Was soll das? Das lag auch im Wagen. John hat nie ein Kruzifix besessen, er war Agnostiker. Hat immer darauf bestanden, dass die Existenz eines allmächtigen Gottes eine mathematische Unmöglichkeit sei. Aber hier auf der Liste ist es aufgeführt. Silbernes Kreuz mit Kette vorn im Wagen. Vielleicht hat er es irgendwo gefunden und wollte sich darum kümmern, wer es verloren hat. So war er nun mal. Ich weiß. Können wir wieder gehen? Ja, kommen Sie. Es gibt zwar noch ein paar Fragen, aber das hat Zeit. Ja, ich bin auch zutiefst erschüttert, Mrs. Eaton. Wir waren alle sehr schmutzig. Wie viel Uhr ist es? Es ist schon spät. Sind Sie müde? Sinnloses Wiederholen unsinniger Dinge schläfert mich ein. Möchten Sie schlafen gehen? Ich nehme an, Sie wollen mich über Nacht hier behalten. Sie haben ein Schlafzimmer mit eigenem Bad zur Verfügung. Ich muss diese Befragung... Dieses Verhör, meinen Sie? ...mit aller Gründlichkeit durchführen. Gut. Machen wir weiter. Sprechen wir über Ihren Urlaub in Mexiko. Wie lange hatten Sie geplant, da zu bleiben? 2 Wochen. Ihre Frau und Sie? Und mein Sohn. Die Reise ist unser Geschenk zu seinem 21. Geburtstag. Ihr Sohn Bill. Er studiert an der Universität in Sydney, nicht wahr? Im 3. Jahr. Zurzeit hat er Ferien und ist hier. Sind Sie immer noch enttäuscht über seinen Entschluss, Philosophie zu studieren? Wieso enttäuscht? Hatten Sie nicht gehofft, er werde sich wie Sie der Astrophysik zuwenden? Vielleicht einmal gehofft, ja, aber man kann seinen Kindern nicht vorschreiben, was sie mal werden sollen. Sie hatten seinerzeit ähnliche Schwierigkeiten mit Ihrem Vater. Mein Vater war ein Dogmatiker. Er wollte, dass ich Arzt werde wie er, während mich nur eines faszinierte. Das Geheimnis des Weltalls. Er sah mich mit meiner Berufswahl in einer Sackgasse landen und hat leider nicht lang genug gelebt, um noch zu erfahren, dass dem nicht so war. Er kam bei einem Autounfall ums Leben? Ja. Er wurde überfahren und der Fahrer beging Fahrerflucht? Ja. Konnte nie gefasst werden? Nein. Glauben Sie immer noch, dass es ein Polizeiwagen war? Allerdings. Selbst heute noch ist die Polizei deswegen ein rotes Tuch für Sie, nicht wahr? Ich Ich denke nicht mehr darüber nach. Damals stiegen sie jedenfalls auf die Barrikaden, schrieben Briefe an die Zeitungen, an den Ministerpräsidenten, setzten Himmel und Hölle in Bewegung, brachten die Sache sogar vor Gericht. Wo ich verlor. Sie hatten den Unfall nur aus der Entfernung beobachtet. Ich hatte gesehen, dass es ein Polizeiwagen war. Alle Polizeiwagen des Distrikts wurden seinerzeit unter die Lupe genommen. Vielleicht war es einer aus einem anderen Distrikt. Oder man hatte ihn schnellstens ausgebessert. Es gab viele Möglichkeiten. Jedenfalls konnte nichts festgestellt werden. Nein. Ist Ihr Sohn politisch aktiv? Ich glaube schon. Ist er ein Radikaler? Nein, aber wie viele seiner Kommilitonen soll doch er sich an Demonstrationen beteiligt, gegen Atomwaffen, gegen die Unterdrückung von Minderheiten, gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Ach, ist er selbst? Im Gegenteil. Ich glaube, er hat an jedem Finger 10. Und er ist weder Maoist, noch Marxist, noch Anarchist, noch sonst irgendein Ist. Trotzdem misstraut er der Regierung, den Multis, Autorität jeglicher Art. Wie jeder vernünftige Mensch. Nein, ich bin kein Kommunist, nicht mal ein Sozialist. Ich würde mich allenfalls als vorsichtige Liberalen bezeichnen. Ihr Sohn, interessiert er sich für Ihre wissenschaftliche Arbeit? Ich glaube schon. Reden Sie öfter mit ihm darüber? Nein, wir sehen uns nicht allzu oft. Aber wenn? Dann reden wir über seine und meine Probleme. Haben Sie auch über das Alpha-Trio mit ihm gesprochen? Sicher. Im Detail. Er weiß so viel darüber wie alle Welt. Vielleicht ist sein Bild nur etwas fundierter. Was weiß er über die geheimen Aufgaben dieser drei Satelliten? Die wirklich, wenn man sie hört, könnte man meinen, die Dinger seien gefährlich. Mexiko ist ein teures Ferienland, nicht wahr? Das kommt darauf an. Selbst für ein paar Tage Acapulco muss man nicht unbedingt Millionär sein. Aber trotzdem. Zu dritt? Sie waren schon mal in Mexiko? Ja. 1972 im Anschluss an einen 9-monatigen Kurs bei der NASA in Amerika. Mhm. Damals sind Sie über San Diego eingereist. Ah. So lange beobachten Sie uns schon? Reine Routine. Ihre Frau hat damals die Reisevorbereitung getroffen. Ja, von Sydney aus. Mhm. Sie hat den Flug gebucht, die Hotelreservierung gemacht und vom mexikanischen Konsulat unsere Visa besorgt. Mhm. Wo wollen Sie absteigen in Mexico City? Im Hotel Dolores. Mit welcher Linie fliegen Sie? Mit Pan Am. Wissen Sie die Flugnummer? Nein, aber der Flug ist für den 25. gebucht. Vielen Dank, Professor. Ich denke, damit beschließen wir den heutigen Tag. Morgen früh machen wir weiter. Ihr Mann hat, soweit ich weiß, nie Alkohol getrunken, Mrs. Sinclair. Nein, nie. Warum? Wir versuchen, eine Erklärung zu finden für den Absturz des Wagens. Der Unfall erscheint irgendwie unlogisch. Unlogisch? Das hätte John amüsiert. Mrs. Sinclair, ich fürchte, es muss deshalb eine Obduktion durchgeführt werden. Ist das wirklich nötig? Wir müssen klären, wie und warum Ihr Mann ums Leben gekommen ist. Er ist tot, Mr. Wallace. Bestehen die Amerikaner darauf? Ja. Aus Gründen der Sicherheit. Ist er weg? Ja. Verdammter Schnüffler. Aber Bill... Ich kenne den Typen, glaub mir. Zum Kotzen. Wie sie versuchen, sich in dein Vertrauen einzuschleichen. Er tut dies nur aus Gründen der Sicherheit. Fragt sich nur, wer wen wovor sichern soll. Ich finde, man sollte die Leute nicht schlechter machen, als sie sind. Omar, sei nicht so naiv. Das weiß doch jeder, dass man gleich aktenkundig wird, wenn man bloß mitläuft bei einer Demonstration. Das ist in anderen Ländern noch viel schlimmer. Weiß ich, weiß ich. Und hier stehen auch keine Tanks an jeder Ecke, wie damals bei euch in Ungarn. Aber stimmen tut doch bei uns nicht alles. Sie waren oder Sie sind nicht ganz einverstanden mit der Führung der Kontrollstation? Meine Einwände betraf lediglich gewisse organisatorische Schwächen. Würden Sie das näher erklären? Ich habe den Posten seinerzeit nur unter der Bedingung angenommen, dass mir 50% der Arbeitszeit für meine eigene Forschung zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten, dass Sie die Einrichtungen und Geräte für eigene Zwecke benutzen können. Wenn man Sie hört, Hardy, könnte man meinen, ich hätte die Leute erpresst. Das Arrangement ist üblich allgemein. Nur wurde während der letzten 2 Jahre der Arbeitsanfall so groß, dass die Zeit, die mir selbst blieb, auf bestenfalls 30% zusammenschrumpfte. Haben Sie Einspruch erhoben? Ich habe im Verlauf einer Sitzung vor einigen Monaten offiziell Protest eingelegt. Und das Ergebnis? Der Direktor nahm mich nachher sehr liebenswürdig zur Seite und versicherte mir, die Sache wird in Ordnung kommen. Ist das geschehen? Nein. Aber da ich ein friedliebender Mensch bin, beließ ich es dabei. Angesichts der Streichungen am Raketenprogramm müsste sich aber doch auch bei Ihnen der Arbeitsanfall verringert haben. Die Streichungen haben unseren Personalstand beschnitten, aber unsere Aufgaben nicht verringert. Wir haben nach wie vor die Weltraumsonden zu verfolgen, wie etwa die zur Venus, und laufend Massen von Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Ganz abgesehen von dem Schwarm erdumkreisender Satelliten, die uns ständig mit Informationen überfluten. Wovon das meiste aber nur nach Amerika weiterzuleiten ist. Nachdem wir die Spreu vom Weizen getrennt haben. Ja, gewiss. Und das Alpha-Trio hat noch mehr Hektik gebracht. Jedenfalls noch mehr Arbeit. Diese 3 Satelliten sind doch das Nonplusultra an Kommunikations- und Informationstechnik, nicht wahr? Ja, und Ihre Aufgaben wurden in allen Einzelheiten der UN und der Presse bekannt gegeben. Und wie steht es mit etwaigen zusätzlichen Aufgaben, über die natürlich nichts bekannt gegeben wurde? Sind Sie damit einverstanden? Ich habe nichts zu entscheiden über das, was die Amerikaner dorthin aufschicken und da oben tun. Ich habe lediglich zu lesen, was zurückkommt. Nur nicht so bescheiden, Professor. Außerdem hat schließlich die australische Regierung das Alpha-Trio mitfinanziert und da werden Sie ja wohl doch... Die Aktienmajorität entscheidet, genau wie bei einem Industrieunternehmen. Herein. Ja, Curtis, was ist? Der Obduktionsbefund, Sir. Aha. Der ausführliche Bericht folgt, aber Dr. Meyers meinte, Sie hätten wohl gern diese Vorabinformation. Der macht es ja reichlich spannend. Promille, woraus sich ergibt, dass er nach derart unmäßigem Alkoholgenuss unmöglich in der Lage gewesen sein kann, den Wagen zu steuern. Dabei hat Sinclair nie einen Tropfen getrunken. Ja, ich weiß. Der Verunglückte trug eine Oberkieferprothese, wozu zu sagen ist, dass Professor Sinclair unseren Unterlagen nach noch alle eigenen Zähne besaß. Also der ist es gar nicht. Aber wer ist es dann? Setzen Sie sich sofort mit der Kriminalpolizei in Verbindung, Curtis. Es muss geklärt werden, wer der Tote ist. Und bitten Sie die Zentrale, uns noch 2 Mann herauszuschicken. Wir brauchen Hilfe. Um den Busch zu durchsuchen? Verdammt nochmal, ja. Und Luftunterstützung brauchen wir auch. Zumindest einen Hubschrauber. Okay. Sir. Ja? Teilen wir den Amerikanern nun mit, dass Sinclair nur verschwunden und nicht tot ist? Warten wir noch etwas ab. Fürs Erste jedenfalls. Nicht, dass plötzlich der Herr Professor hier auftaucht und sich nur eine Nacht um die Ohren geschlagen hat. Das käme wohl nie in Frage bei Ihnen. Ich weiß. Obwohl mir viel lieber wäre, es käme. Ungenießbar, was mir hier vorgesetzt wird. Ja, die Küche lässt leider zu wünschen übrig. Sie haben doch nicht die 2 Gorillas, die mich überfallen haben, zu den Kochtöpfen abkommandiert. Das nicht. Seh, wie Leder das Fleisch. Es tut mir leid. Lass ihn doch wenigstens irgendwo eine anständige Mahlzeit holen. Bedauere, das ist nicht möglich. Ach so. Also keine Rede davon, dass wir uns in der Nähe von Sandy Creek befinden. Aber wo sind wir dann? Ich komme mir so verloren vor. Wir werden uns nach Kräften um Ihr Wohlbefinden kümmern, Professor. Mit Ihrem Schlafraum waren Sie zufrieden, hoffe ich. Hervorragend ausgestattet, muss ich sagen. Platten von Mahler und Beethoven und auf dem Nachttisch Dostojewski und Tolstoi. Sie scheinen zu wissen, was ich gern höre und lese. Ich weiß noch viel mehr. Wo Sie zur Schule gingen, wie Ihre Lehrer hießen, in wen Sie als Junge verliebt waren. Aber wir müssen weitermachen. Sie haben gesagt, dass Ihre Frau die Vorbereitungen für die Mexiko-Reise getroffen hat. Ich habe keine Zeit für sowas. Und ihr macht es Spaß. Mrs. Sinclair regelt sowieso ihre meisten Angelegenheiten. Die häuslichen, ja. Würden Sie sagen, sie ist eine dominierende Persönlichkeit? Das würde ich ganz bestimmt nicht sagen. Spricht sie oft über Ungarn? Was soll das heißen? Sie ist doch Ungarin. Sie ist 1956 aus Ungarn geflohen, wie viele ihrer Landsleute. Sie ist heute naturalisierte Australierin. Sie war 19, als sie Ungarn verließ. Ja. Hat in Budapest studiert. Sie hat gegen die Russen gekämpft, falls Sie darauf hinaus wollen. Sie spricht aber nie mehr über den Aufstand. Auch nicht über ihre Familie, über Vater, Mutter, Bruder? Die kam ums Leben, als ein Stalin-Panzer ihr Haus zum Einsturz brachte. Aber ich habe sie nach unserer Heirat nur noch einmal darüber sprechen hören, als sie es Bill, meinem Sohn, erzählte. Bill. Ist das nicht die englische Version von Bela? Ja, sie ist eine Verehrerin von Bartok. Ah. Und nun noch einmal. Dominierend ist Anja bestimmt nicht. Ich stehe nicht unter ihrem Pantoffel, falls Sie das meinen. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Was dann? Ich wollte mir nur ein etwas besseres Bild von Ihrer Ehe verschaffen. Ah. Wir konnten Ihre Flugbuchung nach Mexico City verifizieren. So. Im Hotel Dolores liegen allerdings keine Zimmerreservierungen vor für Professor Sinclair mit Frau und Sohn. Naja, dann hat meine Frau uns sicher anderswo untergebracht. Ohne es Ihnen zu sagen? Und noch etwas anderes Seltsames kam heraus, als jemand sich bei der Pan Am erkundigt hat. Ja? Was denn? Ihre Frau hat einen Weiterflug gebucht. Mit einer Maschine, die Mexico City bereits 2 Stunden nach ihrer Ankunft dort verlässt. Unsinn. Tatsache. Das kann nur ein Missverständnis sein. Ich habe sogar auf einer fernschriftlichen Bestätigung bestanden. Und wohin fliegen wir weiter? Nach Sandy Creek? Nein, nach Paris. Was? Was sollen wir dort? Von dort gibt es bequeme Anschlüsse nach Osteuropa. Hören Sie, Hardy, Sie scheinen diese absurde Geschichte ernst zu nehmen. Einer Ihrer Unterlinge oder die Fluggesellschaft hat sich geirrt. Wohl kaum. Sie fliegen um die halbe Welt nach Mexiko, um 2 Stunden auf dem dortigen Flughafen zu verbringen. Irrtum. Nein. Noch. Vielleicht hat Ihre Frau eine Überraschung für Sie geplant. Bestimmt nicht. Sind Sie sicher? Du siehst mitgenommen aus, Ma. Das bin ich auch. Was machst du denn da? Ich gehe nur noch mal unsere Papiere durch für die Ferien. Die Ferien? In Mexiko ist jetzt die schönste Jahreszeit. Aber wir können doch jetzt nicht nach Mexiko reisen. Jetzt, da der... Ich muss die Reservierungen nur noch ändern. Das Leben geht weiter, Bill. Dein Vater würde es so wollen. Es ist besser, wenn wir eine Weile fortfahren. Aber nicht jetzt. Später vielleicht, in ein paar Wochen. Nein, wir machen die Reise wie geplant. Wir sprechen noch mal darüber, ja? Leonid Krasin. Ja? Was ist mit ihm? Was wissen Sie über ihn? Ein Kaukasier, etwa mein Alter, schätze ich. Nee, und weiter. Ich kenne ihn nur als Wissenschaftler. Er ist oder war bei einer Bodenstation in der Ukraine tätig. Einer ähnlichen wie Sandy Creek, allerdings etwas kleiner und nicht so gut ausgestattet wie unsere hier. Wir haben das gleiche Forschungsgebiet. Den Urknall, nicht wahr? Ja, wir haben beide darüber Arbeiten publiziert. Was halten Sie von ihm? Er ist ungewöhnlich intelligent und belesen. Die letzten Aufsätze von ihm schienen mir allerdings an Science Fiction zu grenzen. Ach, wieso? Er ist nicht mehr ganz bei der Sache, allem Anschein nach. Keine Ahnung, warum. Was halten Sie von ihm persönlich? Zusammentreffen bei wissenschaftlichen Kongressen sind unpersönlich. Aber Sie sind ja auch privat mit ihm zusammengetroffen. Bin ich das? Sie haben beide an einem Symposium teilgenommen, das eine amerikanische Universität veranstaltet hatte. Und bei der Gelegenheit, mit dem Segen der russischen, amerikanischen und australischen Regierung, wurde ein Tête-à-tête für Krasin und Sie arrangiert. Motto: Wissenschaftler seid Freunde. Die Idee war natürlich, dass Sie einer dem anderen gewisse Informationen aus der Nase ziehen sollten. Krasin und ich haben eines gemeinsam. Wir sind keine Schwätzer. Und jetzt verbitte ich mir weitere Beleidigungen. Trotzdem. Ich würde gerne noch mehr hören von diesem Freundschaftstreffen. Soweit es Sie betraf, Hardy, war es eine Komödie. Worüber haben Sie sich unterhalten? Das wurde doch damals alles zu Protokoll genommen. Aber, Augenblick. Sie spielen auf etwas anderes an, stimmt's? Hat Krasin Ihnen irgendwelche interessanten Angebote gemacht? Er hat mich nicht abspenstig zu machen versucht, nein. Sie haben sich 2 Stunden und 15 Minuten lang unterhalten. Sie sind alle unterdessen mit den Augen auf der Uhr im Gang auf- und abgelaufen. Es war ein riskantes Spiel, das wir bestimmt nicht normal wagen würden. Schade. Mir hat es sogar Spaß gemacht. Aber ich staune, dass Sie damals keine Wanzen anbringen ließen in dem Raum. Wir hielten die Russen so scharf unter Beobachtung wie die uns. Worüber haben Sie sich unterhalten? Na schön. Als ich versuchte, Krasin auf das Thema Killer-Satelliten zu bringen, die Russland damals gerade entwickelt hatte, fing er an, über die schwarzen Löcher zu sprechen. Und als er seinerseits dann auf die neuen amerikanischen Antriebssysteme zusteuern wollte, brachte ich ihn zu den schwarzen Löchern zurück. Das war die reinste Posse. Das wurde uns gleichzeitig klar und amüsierte uns sehr. Noch dazu, da jeder von uns den anderen nach Dingen aushorchen sollte, von denen er selbst nichts verstand. Die restliche Zeit unterhielten wir uns angeregt über russische Literatur. Krasin arbeitet für den russischen Geheimdienst. Das kommt mir nicht sehr glaubhaft vor. Im Rang eines Oberst. Tatsächlich. Hier, bitte. Eine schlechte Aufnahme von Krasin beim Verlassen eines Gebäudes. Das Gebäude ist das KGB-Hauptquartier. Zwei Häuserblocks entfernt vom Kreml. Na ja, da hat er vielleicht mal einen Besuch abgestattet. Ist das alles, was Sie an Beweisen haben? Wir haben noch mehr Beweise. Mehr als genug. Nun, das könnte erklären, warum die Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeiten so zurückgegangen ist. Man kann nicht gleichzeitig Schach und Räuber und Gendarm spielen. Stehe ich immer noch unter Verdacht? Wir beobachten seit einiger Zeit einen toten Briefkasten, über welchen den Russen Nachrichten zugespielt werden. Und kürzlich haben wir dort einen Brief entdeckt, dem zufolge sich jemand bereit erklärt, Informationen über das Alpha-Trio, das heißt seine geheim gehaltenen Funktionen, zugänglich zu machen. Dann müssen Sie den Mann suchen, der den Brief zu dem toten Briefkasten gebracht hat. Er ist ein Zwischenträger. Ein einfacher Monteur vom Fahrzeugpark in Sandy Creek. Nur sein Auftraggeber hat Zugang zu den Geheimakten. Und auf der Station ist es nur ein Mann. Sie, Professor Sinclair. Verstehe. Und da Sie keine andere mögliche Quelle sehen, werde ich in diese unglaubliche Sackgasse getrieben. Interessiert Ihre Frau sich für Ihre Arbeit? Dass diese Frage unterstellt, verbitte ich mir. Interessiert sie sich dafür? Natürlich interessiert sie sich für das, was ich tue. Was haben Sie ihr über das Alpha-Trio gesagt? Sie interessiert sich mehr für meine Forschungsprojekte. Haben Sie jemals Arbeitsunterlagen mit nach Hause genommen? Manchmal ja. Ihre Frau ist vor einem halben Jahr nach London geflogen. Mit einer billigen Chartermaschine. Wie lange war sie weg von hier? Ungefähr 3 Wochen. Können Sie etwas präziser sein? Sie ist an einem Freitag abgeflogen und ja, an einem Freitag zurückgekommen. 3 Wochen also, auf den Tag. Und sie war die ganze Zeit in England? Ja. Sind Sie sicher? Natürlich. Wieso? Sie sind doch nicht dabei gewesen. Ich weiß es aber und brauche dazu nicht erst Ihren Pass zu kontrollieren. Wenn Sie es getan hätten, dann hätten Sie festgestellt, dass sie 3 Tage in Amsterdam war. Die Amerikaner werden unruhig, Sir. Wie zu erwarten war. Der Direktor war eben am Telefon, wollte Sie sprechen und nicht glauben, dass Sie nicht da seien. Er telefoniert nur noch mit Washington. Dann kommt er rüber, hat er verkündet. Ja, das fehlte mir gerade noch. Was haben wir ihm zu bieten? Nichts, Sir. Von Sinclair noch keine Spur. Ist der tote Mann wenigstens identifiziert? Nein. Aber 2 Einheimische werden vermisst. In einer Stunde oder so dürften wir mehr wissen. So schön. Curtis, sehen Sie zu, dass inzwischen nichts an die Zeitungen durchsickert und setzen Sie sich dann in Verbindung mit der Zentrale. Alle See- und Flughäfen müssen überwacht werden. Alarmbereitschaft für alle Küstenwachen. Sie glauben, Sinclair könnte entführt worden sein? Ich bin davon überzeugt. Das bleibt jedoch fürs Erste unter uns, Curtis. Verstanden? Ja, Sir. Aber wäre nicht noch ein anderer Grund denkbar für sein Verschwinden? Es wäre. Aber an den möchte ich lieber gar nicht erst denken. Ihre Frau ist am Morgen des 14. mit einer KLM-Maschine von London nach Amsterdam geflogen und am 16. wieder zurück. Hier sind Ablichtungen ihrer Tickets. Völlig unverständlich. Wie sind Sie an die gekommen? Sie lagen in ihrem Londoner Hotelzimmer. Schreckliche Gewohnheiten habt ihr Burschen. Und welche Folgen hätte es, wenn die Russen hinter das Geheimnis des Alpha-Trios kämen? Wenn sie ausfindig machen würden, was die 3 da oben noch können. Außer Wettervorherbestimmung und Weiterleitung von Radiosignalen. Was hat Anja in Amsterdam getan? Keine Sorge, Professor. Sie hat die Nächte auf ihrem Zimmer im Hotel Eikmar verbracht. Tagsüber hat sie sich Amsterdam angesehen. Hier, bitte. Eine Fotografie von ihr auf dem Platz vor dem Schloss. An dem Nachmittag hat sie übrigens in einem Café einen Mann getroffen und sich eine Stunde lang mit ihm unterhalten. Doch von ihm haben Sie keinen Schnappschuss. Wir haben mehr als genug Aufnahmen von ihm bei den Akten. Er nennt sich Klaus und ist das, was wir einen Verbindungsmann nennen. Wird eingesetzt, wenn die Parteien es vermeiden wollen, persönlich zusammenzutreffen. Und wen hat er in diesem Fall angeblich vertreten? Da man ihn kurz zuvor in Gesellschaft von Krasin gesehen hatte, wohl die russische Seite. Aber das ist doch lächerlich, Hardy. Meine Frau ist kein Sicherheitsrisiko. Ich kann mich auf sie verlassen. Aber was wissen Sie wirklich von ihr? Kennen Sie Ihre geheimsten Gedanken? Wissen Sie mal, was sie tut, was sie denkt? Würden Sie merken, wenn Ihre Frau Sie betrügen würde? Hardy, ich neige nicht zu Gewalttätigkeiten, aber... Bleiben Sie sitzen. Ich will ja nur hinaus auf einen ganz bestimmten Punkt. Sie spricht nicht mehr von Ungarn, sagen Sie. Von ihrer Familie im früheren Leben. Und? Sie hat nicht völlig vergessen. Ihre Vergangenheit hat sich wieder gemeldet. Wovon reden Sie zum Teufel? Von Anjas Bruder. Von Bela? Bela ist tot. Das hatte sie geglaubt. Aber vor einiger Zeit überbrachte ihr ein Mann einen von ihrem Bruder geschriebenen Brief mit der Nachricht, dass er lebt. In einem ungarischen Gefängnis. Dieser Mann erpresst sie. Damit Bela nichts geschieht, muss sie ihm Informationen liefern. Über sie, ihre Arbeit in Sandy Creek, über das Alpha-Trio. Sie verdächtigen also meine Frau, nicht mich? Nicht unbedingt. Sie könnten es tun für Geld oder aus Unzufriedenheit mit den Bedingungen hier oder um ihren toten Vater zu rächen. Das wird allmählich ein Albtraum. So wichtig bin ich nicht, Harvey. Na, seien Sie nicht so bescheiden, Professor. Ein Mann mit allen Einzelheiten der Geheimsache Alpha-Trio im Kopf? Sie sind ja ganz besessen von der fixen Idee. Mir geht es darum, dass die Geheimsache auch Geheimsache bleibt. Aber das ist doch... Nein, das alles geht über meinen Verstand. Sie müssen mir glauben, Hardy. Wir sind keine Verräter. Oh, Mr. Wallace, bitte kommen Sie rein. Danke. Mrs. Sinclair, ich muss Ihnen etwas sagen. Höchstwahrscheinlich ist der Mann noch am Leben. Was? Wo ist er? Das wissen wir nicht. Aber der Tote im Wagen, hat sich herausgestellt, war nicht Ihr Mann. Wer war er dann? Das steht noch nicht fest. Aber das ist ja unfassbar. John würde doch nicht einfach verschwinden. Nie und nimmer. Ausgerechnet John. Und doch haben wir noch keine Spur von ihm. Seltsam. Wie viele Leute sind beschäftigt auf der Station? 200? Und Sandy Creek kann nicht mehr als 2000 Einwohner haben. In Sandy Creek ist er nicht. Und was sollte er zu suchen haben im Busch? Es sei denn... Er ist zur Küste gefahren und hat einen Unfall oder eine Panne gehabt. Na, daran haben wir auch schon gedacht. Aber... Sie meinen, es könnte etwas anderes? Es könnte mehr dahinter stecken? Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen, wenn ein junger Kollege von mir später die Sachen Ihres Mannes durchsieht. Kann ich denn etwas dagegen haben? Vielen Dank. Darf ich Ihnen noch ein paar persönliche Fragen stellen? Bitte. Mrs. Sinclair, hat es zwischen Professor Sinclair und Ihnen in letzter Zeit Unstimmigkeiten gegeben? Aber nein, wir führen ein sehr harmonisches Leben. Und finanzielle Probleme gibt es auch keine? Nein. Haben Sie in den letzten Wochen Besuch von irgendwelchen Leuten erhalten, die Sie noch nicht kannten? Nein. Oder Anrufe von Fremden, die Sie ausfragen wollten? Auch nicht. Ihr Leben verlief also ungestört? Ja. Wir haben Spanischstunden genommen, um uns in Mexiko verständlich machen zu können. 23 Jahre sind wir nun schon verheiratet. Und nach 23 Jahren kennt man den Menschen, mit dem man zusammenlebt, genau. Anja hat mir nie etwas vorgemacht. Professor, und die Aufnahmen hier beweisen doch, dass Ihre Frau Sie belogen hat. Sie hat mich noch nie belogen. Aber sie hat Ihnen Dinge vorenthalten, hat Sie getäuscht. Und Sie glauben, Sie kennen sie? Lassen Sie mich in Ruhe. Tut mir leid, wir müssen weitermachen. Lassen Sie mich in Ruhe! Na, Curtis? Der Tote ist identifiziert, Sir. Aha. George Salt. Wer? Der ist Aufbruder Nummer 1 von Sandy Creek. Aha. Und hat ihn am Montagabend stockbesoffen aus einer Kneipe geworfen. Danach hat ihn niemand mehr gesehen. Wo hat er kampiert? In einem alten Eisenbahnschuppen. Mhm. Sind in letzter Zeit Fremde gesichtet worden im Ort? Das wird noch überprüft. Na, der Mörder ist sicher noch hier in der Gegend. Curtis. Gehen Sie nochmal zu Mrs. Sinclair. Nehmen Sie alles gründlich unter die Lupe. Vor allem den Sohn. Leg dich doch etwas hin, Ma. Wie soll ich, solange dieser Curtis da oben rumwühlt? Hm. Er lässt sich reichlich Zeit. 23 Jahre sind wir verheiratet, Bill. Und immer habe ich gewusst, wo dein Vater ist. Und jetzt, plötzlich, Wo kann er sein? Ich habe Angst um ihn. Um mich. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, Mrs. Sinclair. Ja, Sie haben nur getan, was Sie tun müssen, Mr. Curtis. Kann ich mich jetzt ein wenig zurückziehen? Natürlich. Vielleicht darf ich Ihnen später noch ein paar Fragen stellen. Sicher. Na? Irgendwas entdeckt? Irgendwelche Leichen im Schrank? Wir versuchen nur, Ihren Vater zu finden, Bill. Das wollen Sie doch auch. Und ob ich das will, verdammt nochmal. Aber mir scheint, ihr Burschen treibt euer Spiel etwas zu weit. Ja, ein Spiel ist das nicht. Oh doch, für euch schon. Ich habe bereits mit euch zu tun gehabt. So, wann? Liegt das nicht alles bei euren Akten? Zu jederzeitiger Verwendung? Sie sind von einem Sicherheitsbeamten interviewt worden? Auf ziemlich hinterlistige Art. Wo? In der Uni. Wann? Schon vor Monaten. Ja und? Was wollte man von Ihnen wissen? Alles und jedes. Was ich mache, wie meine politischen Ansichten sind, meine Zukunftspläne, was ich von meinem Vater halte und von seiner Arbeit in Sandy Creek, ob ich Cornflakes mag. Und? Ich mag sie nicht. Er hat nicht viel aus mir rausgebracht. Hat er gesagt, wie er heißt? Oh ja, Hardy. Hardy. Können Sie uns eine Beschreibung des Mannes geben? Das Alpha-Trio steht weiter im Raum. Sein Geheimnis muss ein Geheimnis bleiben. Natürlich. Daran sind wir uns also einig. Worin? Dass seine Funktion geheim gehalten werden muss. Bitte, wenn Sie meinen. Sie sind anderer Ansicht? Es ist mir egal. Es ist Ihnen egal. Das glaube ich Ihnen nicht. Nein? Na schön. Dann erzählen Sie doch mal ein bisschen. Das Alpha-Trio, das sind ganz einfach drei in gleichen Abständen synchron laufende Satelliten. Was heißt, dass jeweils einer stationär ein bestimmtes Gebiet überdeckt, ein Drittel der Erdoberfläche. Also ununterbrochene Totalüberwachung, Tag und Nacht. Richtig. Und wozu kann man die Satelliten programmieren? Na los, sagen Sie es mir. Warum? Damit Sie endlich wissen, was Sie tun. Sie scheinen es vergessen zu haben. Wenn Sie es aussprechen, ist Ihnen vielleicht nicht mehr alles egal. Dann fällt Ihnen vielleicht wieder ein, wie wichtig das Trio ist. Wie viel wichtiger zum Beispiel als ein Panam-Chat nach Mexiko. Hm? Hardy? Ja, Hardy. Den Namen kenne ich nicht. Sonst auch keiner. Und es gab auch keine Weisung, Bill Sinclair zu verhören. Ist also einer unter falscher Flagge gesegelt. Sieht so aus. Aber etwas anderes könnte uns weiterbringen. Drei Männer haben sie ein paar Tage lang in Sandy Creek aufgehalten. Im Motel. In der Woche vor Sinclairs Verschwinden. Die Namen und Adressen im Empfangsbuch sind natürlich kein Pfifferling wert. Was wollten die? Weiß man das? Sie haben sie als Grundstücksmakler ausgegeben. Sind in der Gegend rumgefahren, in einem alten Range Rover. Der Motelmanager hat sie das Kennzeichen notiert. Warum? Das macht er immer. Weil gut die Hälfte der angegebenen Adressen nicht stimmt, dann hat er wenigstens etwas in der Hand, sagt er, wenn die halbe Einrichtung fehlt. Und das ist also ein Phantombild von Hardy? Ja. Gezeichnet nach Bill Sinclairs Beschreibung. Fahren Sie damit mal gleich zum Motel und zeigen Sie es rum, Curtis. Vielleicht war er einer der drei Männer. Schön. Lassen wir das Thema an, ja. Reden wir über etwas anderes. Worüber sollten wir beide schon reden? Über das Wetter? Ich weiß ja nicht mal, ob es Tag oder Nacht ist. Okay, okay. Dann zurück zum Alpha-Trio. Wenigstens etwas, das uns beiden vertraut ist. Na schön. Finden Sie es nicht fabelhaft, dass man die Satelliten in eine Bahn bringen konnte, die es ihnen ermöglicht, sogar Signale von Sonden zu übermitteln, die hinter der Sonne sind? Ja, das ist sicher sehr nützlich, aber... Dass Sie sogar die Bewegung von Tieren auf der Erde verfolgen können, ist für Sie wahrscheinlich nur militärisch von Interesse. Die Viehherden ersetzen Sie durch Armeen. Nicht unbedingt. Ich bin auch dafür, dass der Fortschritt der Wissenschaft in erster Linie der Menschheit zugutekommt. Für friedliche Zwecke, nur meine ich, wir sollten uns aller ihrer Möglichkeiten bedienen können. Falls nötig, nicht wahr? Es hat sich gelohnt, Sir. Hardy ist einer der drei Männer, die im Motel abgestiegen waren. Na also, Curtis, was habe ich gesagt? Und Ihr Wagen, der Range Rover, ist von einem Militärhubschrauber gesichtet worden. Steht vor einem alten Haus, ungefähr 90 Kilometer nördlich von hier. Sofort unseren Hubschrauber startklar machen. Schon veranlasst. In 5 Minuten können wir los, Sir. Curtis, was wissen wir über das Haus? Die haben einen Mann dort abgesetzt, der soll es sich näher ansehen. Drei Männer scheinen aus- und einzugehen, aber die Fenster sind vernagelt und es sieht unbewohnt aus. Ich habe mich schon umgehört. Der Besitzer ist ein exzentrischer Maler, der in die Einsamkeit wollte und dem es dann dort doch zu einsam wurde. Und jetzt? Ja, jetzt ist das Haus vermietet auf ein Jahr an einen Mann namens Hardy. Ja, Wallace hier? Wie? Was? Was? Verflixt, na dann aber los. Unser Hubschrauber hat Motorschaden. Sie brauchen mindestens 3 Stunden für die Reparatur. Und die Amerikaner haben ihren Helikopter zur Küste geschickt, um irgendeine wichtige Persönlichkeit abzuholen. Ja, und der Militärhubschrauber? Er ist zu seiner Einheit zurückbeordert worden. Na, dann bleibt nichts übrig als eine Expedition auf 4 Rädern. Los, aber mit Vollgas. Sie glauben also wirklich, Hardy, dass meine Frau und ich mit den Russen zusammenarbeiten? Die Amerikaner werden bei dem belastenden Material jedenfalls nicht den geringsten Zweifel haben. Ich denke über eine mögliche undichte Stelle in Sandy Creek nach und lande immer wieder bei Anderson. Anderson? Dem Assistenten von Wallace. Ach so, ja, richtig. Halten Sie auch ihn unter Beobachtung? Aber natürlich. Das dürfte sicher etwas schwierig sein. Wieso? Weil dieser Anderson gar nicht existiert. Wer sind Sie? Mein Name ist Hardy, wie Sie wissen. Dann frage ich anders. Was sind Sie? Ich gehöre zum Sicherheitsdienst. Zu welchem? Was soll das heißen? Zum Australischen gehören Sie nicht, so viel steht fest. Was bringt Sie auf diese absurde Idee? Ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind und mit denen ich ein wenig Puzzle gespielt habe. Allmählich fügen Sie sich zu einem Bild zusammen, nur ein paar Teilchen fehlen noch. Wir verschwenden bloß unsere Zeit. Aber nein, nein, nein, nein, nein, also... Erstens, der Assistent von Wallace ist ein robuster Mann namens Curtis, nicht Anderson. Zweitens, das Alpha-Trio kann keineswegs Signale von Sonden übermitteln, die sich hinter der Sonne befinden. Es ist auch nicht darauf programmiert, Almabtriebe und sonstige Tierwanderungen zu verfolgen. Drittens, ein Irrtum meinerseits, den ich schon viel früher hätte erkennen müssen. Meine Frau hat keinen Pan-Am-Flug gebucht. Wir fliegen vielmehr mit Qantas nach Mexiko, wie mir später eingefallen ist. Und schließlich und endlich, es ist mir völlig unmöglich, Ihnen den Unsinn abzunehmen, den Sie mir über Anja aufgetischt haben. Sie haben ja die Fotografien gesehen. Würden Sie einem Labortest standhalten? Und Ihr Flugticket nach Amsterdam? Nichts als ein Ticket auf Anjas Namen. Die Eintragung im Register des Hotels Alkmaar, die kann ich Ihnen auch noch zeigen. Es ist leicht, einen falschen Namen einzutragen. Die Betreffende hätte immerhin einen Pass gebraucht. Und hat sie sicher mit den benötigten falschen Papieren versorgt. Na schön. Ein paar kleine Unwahrheiten. Lügen über Lügen. Sie sind nicht sehr bewandert in unserem Metier, Professor, das merkt man. Ich habe Ihnen falsche Informationen zugespielt in der Hoffnung... dass Sie diese widerlegen würden. Hardy, wenn Sie wirklich der Mann sind, der zu sein Sie behaupten, bestehe ich darauf, dass Sie ein offizielles Verfahren gegen mich einleiten, in aller Form. Bis dahin beantworte ich keine Frage mehr. Ob das in Ihrem Interesse ist, Professor? Ich denke schon. Sie machen es sich selbst sehr schwer auf diese Weise. Hinter was sind Sie her? Haben Sie das nicht auch schon erraten? Ihr zweites Wort war immer Alpha-Trio. Genau. Wir glauben nämlich nicht, dass die Satelliten das sind, wofür die Amerikaner sie ausgeben. Meine Regierung will wissen... Quod erat demonstrandum. Ich habe Sie gezwungen, Hardy die Karten auf den Tisch zu legen. Womit Sie sich leider in eine etwas unglückliche Lage gebracht haben. Jetzt ist wohl Zeit für die Daumenschrauben. In gewissem Sinn, ja. Aber zunächst werden wir uns an einen anderen Ort begeben, außer Reichweite der australischen und amerikanischen Behörden. Möchten Sie meine 2 Kollegen wiedersehen? Was? Wer zum Teufel sind Sie? Hallo, Professor. Und Sie dürften wohl Hardy sein. Noch ein Glas, Mr. Wallace? Naja, zur Feier des Tages. Mir nee, bitte auch eins, Mark. Ja. Danke. Sie auch, Mr. Curtis? Gern, Madam. Sagen Sie, Wallace. Ja, Professor. Muss Ihr Kollege uns wirklich auf unserer Mexiko-Reise begleiten? Aber das tue ich doch gern, Sir. Das kann ich mir denken, mein Lieber. Nun ja, sicher ist sicher. Und bis Sie dann wieder hier bei uns in Australien sind, werden die Amerikaner das Geheimnis des Alpha-Trios ja sowieso gelüftet haben. Was? Aber warum? Um etwaige Angreifer abzuschrecken. Ja, manchmal ist es taktisch klüger, manchmal wird es notwendig, bisher geheim gehaltene Fakten zu veröffentlichen. Würde mir nicht endlich einer sagen, was dieses Alpha-Trio eigentlich ist und soll? Naja, so viel kann ich Ihnen wohl schon verraten. Es handelt sich hierbei um drei sogenannte Killer-Satelliten, die mit ihren mächtigen Laserkanonen auch feindliche Atomraketen zerstören können. Sie dienen damit nur der Erhaltung des Kräftegleichgewichts und dem Frieden. Na, darauf sollten wir trinken, auf den Frieden. Auf eine lange Siesta. Hör ich Siesta? Nein, meine Liebe, auf eine lange Fiesta.